Ja, hallo? Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 18.12. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Zu Gast ist hier der wunderbare Nelt. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ja. Gleich mal mit einem ordentlichen Rotzer begrüßt. Ja. Und hier live zugeschaltet, nämlich aus Berlin. Nach Köln. Oh, wie das klingt, oder? Ja, genau. Wie damals bei der Hitparade, ne? Haben sie auch gesagt, live aus Berlin. War die aus Berlin? Ja, die war immer aus Berlin, aus West-Berlin war die. Dass er nicht aus Ost-Berlin war, ist mir auch klar. Ja. Dieter Thomas Heck. Ja, das war gerade. Wie bitte? Das war eigentlich eine ganz lustige Sendung, ne? Da war immer so gemischt, so übelster Schlager mit aber auch neuer deutscher Welle. Ne? Ja, was eigentlich auch übelster Schlager war, bloß wir haben es halt nicht so empfunden. Ich empfinde es halt noch nicht so. Nee. Ja. Ja, Trio ist doch kein übelster Schlager. Es war kein übelster Schlager und Trio war so ein bisschen eine Ausnahme, weil die ein bisschen mehr so Pfiff reingebracht haben. Aber im Endeffekt war das alles irgendwie, ob das jetzt Fräulein Meinecke war oder wie sie hieß und Kids und ne. Es wurde dann irgendwann Schlager, aber am Anfang als noch so Ideal und Spliff. Die Bands haben auf jeden Fall nie live gespielt, immer nur vom Band. Ja. Weil das ging irgendwie technisch irgendwie. Außer das Mikro. Das Mikro war, glaube ich, auch. Nee, ne? Nee. Aber die Jungs von Trio hätten doch dann als so andere Sache gesagt. Die Jungs von Trio, die haben eine Ausnahme gemacht. Die haben nämlich wirklich live gespielt. Die haben das irgendwie so durchgesetzt. Das war ja die absolute Revolution damals. Okay. Ja. Immer überraschend gut, die Jungs von Trio. Ja. Die Band, die gerade eben gespielt hat übrigens, die sind Fucking Angry. Aus Bonn sind die. Und das Lied hieß Born Angry. Und die bringen auch irgendwann bald ein Video raus. Das ist also so eine Band, die halt erstmal, bevor sie ein Video macht, erstmal so einen Trailer ins Netz stellt. Habe ich mir da auch schon Gedanken gemacht, als ich den dritten Musiktrailer gesehen habe. Ich gedacht, hey, warum stellt ihr nicht einfach euer Video ins Netz? Warum macht ihr erst noch einen aufwendigen Trailer? Trailer ist so eine kleine Vorschau, ne? Genau. So zum mal einen verrückt zu machen. Was mir noch bei der Band aufgestoßen ist, so ein bisschen, obwohl ich finde es eine geile Band eigentlich, ne? Das ist eben die Frage, oder? Ja. Und zwar, dass sie Fucking Angry heißen, aber so amerikanisch dann das U so ein Sternchen machen, weißt du? So ein Zensursternchen, damit man nicht fucking lesen kann. Ah, okay. Das also ist wie. King. King. Genau, genau. King Angry. Das erinnert mich so an so Leute, die irgendwie aus gehorsamsmäßig erstmal die Brust warten, weißt du, die wollen ihr Titten zeigen, aber dann kleben sie dann so Klebestreifen über ihre Nippel. Und das in Deutschland, wo es ja erlaubt ist, ne? Nur weil sie es irgendwo mal gesehen haben im Fernsehen, dass in Amerika das halt so ist. Singen die Deutsch? Fucking Angry singen, glaube ich, Englisch. Okay. Vielleicht wollen die auf Ami-Band machen. Vielleicht, weil uns international rauskommen. Ja, und das soll das erste Indiz sein. Ja, genau, weil wenn sie nämlich Fucking Angry heißen würden, dann könnte es nämlich sein, dass sie in den Single-Download-Charts wahrscheinlich dann gar nicht gespielt werden, wegen dem Namen in den internationalen. Und deshalb haben sie sich wahrscheinlich dann für so ein Sternchen entschieden. Darf man in Amerika nicht fucking heißen? Nee. Nee. Und in einem Song darf auch nicht fuck vorkommen im Titel? Nee. Also das wird dann geixt. Wie kannst du mal, ja, such einfach mal bei irgendwo bei iTunes Store oder such mal Fuck. Und ich glaube, dann siehst du nur diese Sternchen halt, ne? Kommst du wahrscheinlich auf die Pornos, die man sich da drunter laden kann. Ja, die, wahrscheinlich. Wahrscheinlich so ein Geheimcode und dann bist du dann wirklich. Obwohl, so. Obwohl, bei so iTunes gibt es vielleicht keine Pornos, ne? Da gibt es überhaupt keine Pornos, ne. Nicht eine einzige. Keine einzige. Aber es gibt zum Beispiel ein gibt's bayerisches... Gibt es Softpornos, so Emanuel oder sowas? Da gibt es das neue B&C Video, da kann ich auch einen drauf knüppeln. Nee, es gibt ja auch ein Dorf in Bayern, das heißt Fucking. Was machen sie denn dann, die Amis? Da würde ich. Stell dir mal vor, der Präsident ja, kommt aus Fucking. Auf seiner ja. Münchenreise, kleine Reise, aber dort sei Oma, na, ja. sei Uroma gewohnt hat, nach Fucking. Ja. Was machen sie denn dann? Ja, keine Ahnung. Weil wenn das ein Eichenname ist, ohne sexuellen Randaspekt, ja. kann man den ja nicht einfach... Ja, dann holen sie wahrscheinlich wieder den Dolmetscher aus Südafrika. Der hat sich ja schon mal gut bewährt. Der wird es dann 1:1 übersetzen. herrliche Story auch mit dem Typ. Ja, was ich jetzt gelesen habe, dass der Typ ja... wegen Mordes schon angeklagt worden ist und wegen Schlägerei und Vergewaltigung, aber immer wieder freigesprochen worden ist, weil er schwachsinnig ist. Jetzt halt, sollten sie mal neben der Ami-Präsident stellen und wenn er den umbringt vor laufender Kamera, hätten sie endlich gehabt. Ja, weißt du, und dieser ganze CIA und NSA-Quatsch, ne, wo sie die ganze Welt überwachen, aber das kriegen sie nicht hin, da irgendwie so ein Weißt du, lassen sie dann so einen Schwachsinn neben ihrem eigenen Präsidenten rumstehen. Die machen den ganzen Überwachungsscheiß doch sowieso nur aus wirtschaftlichen Gründen. Wahrscheinlich. Ja, jetzt muss ich ja, es ist ja kostenintensiv ohne Ende. Das muss ja, irgendwo muss ja wieder die Kohle rein. Ist ja klar. Tja, die Terroristen sind doch eh nicht so blöd, dass sie ja, ihre E-Mails vielleicht kriegen, hat ja das ganze iPhone und so, vielleicht ist es ja alles eine deutsche Erfindung, ne? Die wurde dann von der Amis geklaut und dann Apple verschachert. Ja. Ne? Ist eigentlich ursprünglich deutsch und die Amis hätten es beinahe Eggphone genannt. Wahrscheinlich. Fucking Phone wollten sie es eigentlich nennen, weil es aus Fucking ist, aus Bayern. Der Eggphone hätten sie fast genannt. Weil Ei heißt ja eigentlich auf Ach Deutsch. Ach so, stimmt. Weißt du, was ich mein? Ja, ich verstehe es, ja. I understand you. Endlich mal jemand, der mich understandet. Yeah. Ja, diese Woche darf ich mal... Also, Ja, du darfst. Ja, ich darf. Deine Sendung. Ach, danke. Stell dir mal vor, den dürfst du filmen und nicht mehr. Nix, jetzt rennt nur noch ich. Genau. Nee, also normalerweise hat ja der Gast immer Vortritt, ne? Ist ja klar. Ja, aber ich bin ja, ich bin ja im Endeffekt nur so der Türaufhalter. Ne? Im Radio gibt es immer, in Geche der Politik gibt es im Radio immer einen klaren Führer und das ist der Moderator. Naja, nee, eigentlich bin ich ja so der Türaufhalter. Ja, lass dich rein zu Gast bei meiner Sendung und du lässt hier die Hose runter und ich stehe daneben und freue mich über die Einschaltquoten. Welch demütiges Selbstbild du an den Tag legst. Ja. Ist ja nur Eigennutz. Also, Eigennutz stinkt. Heute habe ich zwei Freikarten gewonnen für ein Konzert. Zwar für The Movement, eine Band aus Dänemark. The Movement. Ja, habe ich beim Sonic Ballroom Quiz habe ich Freikarten gewonnen. Aus Dänemark? Wieder mal, ja. A Punkband. Ja, eine Mod-Band. Also Mod, das ist Mod, M-O-D. Das ist so aus 1969 oder 1968. Ah, das ist jetzt nicht bei The Who? Ja, genau, The Who. Da haben sich dann irgendwann mal aus den Mods haben sich dann die Skins entwickelt und alles irgendwo auf 2 Quadratmeter in London irgendwie. Weil die bei The Who sind ja so Typen mit Roller und Parker. Genau, das sind Mods. Das sind Mods? Mhm. Okay. Genau, und die Band, die sind halt so stylisch. Weißt du, also das sind so Leute, die halt so mit so Anzüge und Krawatte rumlaufen. Aber eigentlich von der Musik her machen sie so Richtung Punkrock. Und, die Quattrophäen, ja, ist geil. Und sind halt auch, also gerade im Movement, sind auch irre politisch, ne? Die machen da so einen auf super Marxismus und Sozialismus, Antifaschismus. Also, ne? Volle Kanne. Ja, aber kann man doch alles unterschreiben, und, oder? Kann man alles unterschreiben und mache dazu noch super poppige, melodiöse Musik. Also, man wird so du richtig. Mensch, sie verbinden Pop und Politik? Ja, genau. Geil. Ja, geil. Aber jetzt nicht so Pop wie ABBA, sondern mehr so. Nein. Und deshalb habe ich jetzt. Die haben sich 2007, haben die irgendwie, nachdem sie irgendwie halb die halbe Welt bereist haben und betourt haben, haben sie sich irgendwie aufgelöst, weil sie keinen Bock mehr gehabt haben oder der Sänger wollte irgendwie dann so ein Single-Projekt machen. Und dann haben sie irgendwann mal wieder, mussten sie dann irgendwie auf so einem Soli-Konzert spielen, dann haben sie sich halt wieder zusammengerauft. Und dann haben sie gesagt, okay, was soll's, machen wir weiter. Und haben dann 2010 weitergemacht. Und 2012, also letztes Jahr, haben sie eine neue Platte veröffentlicht, die hieß Fools Like You. Und da spiele ich jetzt das gleichnamige Lied Fools Like You von The Movement. Dieses Konzert freue ich mich schon. So Konzerte unter der Woche kann man sich sowas mal geben. Muss man ja nicht gleich wieder hier so rotzbesoffen da die ganze Nacht zum Tage machen. Ich habe gedacht, du verlost die. Ach so, nee, ich habe die ja gewonnen. Ich dachte, du verlost die Freikarte jetzt. Nee, außerdem du ja. Du wolltest nur ein bisschen A-Game oder was? Ne, ich habe die ja gewonnen. Also ich habe drei Karte gewonnen und ihr nicht. Und ihr nicht. So, ja. Pech gehabt. Genau. Ja. So. Da, in dem Dinger und alles. Ja, muss man nur mitmachen bei dem Sonic Ballroom Newsletter. Okay. Und dann irgendwie halt die Leute nicht gerade beleidige und dann ist man wahrscheinlich dabei. Ja, gut, gewinnt man aber halt Konzerte in Köln, ne? Ja, dann muss man halt dann hier in Köln sein. Also mache ich da nicht mit, weil was soll ich denn mit einem Konzert in Köln? Ja, allerdings. Ja, du könntest aufs Bosheit mitmachen und dann nicht kommen. Oder ich mache mit und wenn ich gewinne, verlos mal die Karte bei Pokoradio. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Zweimal verloste Karte gibt es ja auch nicht so oft. Ja. Ja. Vielleicht schaffen wir einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde, die meist verloste Karte der Welt. Ja, die dann immer so im Kreis gehen. Und am Schluss kriegen wir sie, gewinnen wir sie selber wieder. Ja, da gewinnen noch Leute die Karte, da ist das Konzert schon lang vorbei. Und ja, so. Genau. Wenn man die dann gewinnt, wenn das Konzert schon vorbei ist, kann man später dann immer zu seiner Frau und sagen, guck, wenn ich das früher gewonnen hätte, dann hätte ich hingehen können. Ja. Ja. Ja, du kannst zum Beispiel Karte, geht ja gar nicht, ne? Ihr spielt ja am 28., oder? Am 26. Am 26. spielt er ja in Landau. Ja, schon ausverkauft. Das ist schon ausverkauft. Wie viele Leute haben schon Karten gekauft? Ich glaube 400. 400 Leute für Geld Nelt. Ja, und für die Gamma Blitz Boys. Ne? Ja, die Gamma Blitz, die spielen ja als Vorband, oder? Oder spielt gleich berechtigt? Die sind die Hauptband. Ach, die sind die Hauptband. Ja. Mhm. Von denen habe ich auch gehört, die haben wollen eine neue Platte rausbringen. Ne? Das Cover haben sie schon irgendwo rumgepostet. Sind sie bei Facebook bei der Veranstaltung zu dem, also die haben da so Veranstaltung bei Facebook erstellt. Aha. Zu dem Konzert am 26.12. Und dort haben sie gepostet, dass ihr neue Blatt bald kommen wird. Ja. Ja. Aber schafft wahrscheinlich nicht mehr unter den Weihnachtsbaum, ne? Schätzungsweise. Stand ich irgendwas von nächstes Jahr. Ja, denke ich auch. Ja. Ja, gut, Ding will Weile. Wir haben dieses Jahr auch ein bisschen Weihnachtsgeschäft, gell? Faszinierend. Haben wir, glaube ich, noch nie gehabt. Ja, ehrlich? Mit euren T-Shirts? Bitte? Mit euren T-Shirts? Ja, mit dem Shop da halt auf unserer Website. Aha. Also nicht nur T-Shirts, auch CDs. Da haben jetzt schon dreimal Leute alle CDs bestellt, die man da bestellen kann. Vier Stück. Ja, geil. Ja, und es nimmt eindeutig zu, jetzt seit Dezember ist. Also anscheinend schenken irgendwelche andere Leute Geld der Weltsache zu Weihnachten. Muss ich immer dran denken, das einzigste Weihnachtsgeschenk, ich komme ja aus einer Familie, wo ich immer sehr verwöhnt worden bin, wo viel Geld da war. Und das einzigste Weihnachtsgeschenk, was ich mal nicht gekriegt habe an Weihnachten, das war Jabba the Hutt aus Krieg der Sterne, dieses riesige Monster da, diese Kackwurst mit Gesicht eigentlich. Ja, ja. Habe ich nicht gekriegt, habe irgendwas anderes gekriegt. Und dann bin ich zu meiner Mutter und habe gesagt, ich habe überhaupt nicht Jabba the Hutt gekriegt und so. Was ist denn los? Habe ich mir doch eindeutig gewünscht. Und dann hat meine Mutter gesagt, so was Ekelhaftes, weichert sie sich unter den Weihnachtsbaum zu lächeln. Ja, so als Puppe oder wie? Ja, gab es doch früher so Actionfiguren. Ach so, ja. Gab es, glaube ich, nur in den 80er, 90er. Inzwischen gibt es Star Wars von Lego ganz viel und keine Ahnung. Das waren so... Was weiß ich, der Luke Skywalker war so 20 Zentimeter hoch und so aus Vollgummi irgendwie. Ja. Zum Beispiel. Und aus von der Serie gab es halt auch Jabba the Hutt. Der dann der liegt auf so einem komischen Viereck drauf und ist halt nur so wurscht, der Typ. Aha. Kennst du Star Wars überhaupt? Ich verwechsel das immer mit Star Trek. Ja, dann. Ja. Wer Jabba the Hutt vor Aare hat, der findet es bestimmt lustig mit dem. Ja, sollen wir mal was von Geldetnell spielen? Können wir machen. Ja. Das ist eine abgedrehte Idee, aber von mir aus gerne. Ja, weil das ist ein nagelneues Lied, ne? Das habe ich selber noch gar nicht gehört, weil du es mir gerade eben noch zugeschickt hast. Okay. Das heißt Zeich her. Und von welcher Platte ist das jetzt? Oder kommt die raus? Die Platte gibt es noch nicht. Die gibt es noch nicht. Also wir haben ja schon überlegt, ob wir sie jetzt zum Weihnachtsgeschäft noch rausbringen sollen, aber dann haben wir, ich weiß es nicht, entweder im Sommer oder nächstes Jahr an Weihnachten. Ja, oder habt ihr schon überlegt, bei Bandcamp, das ist ja gerade der neueste heiße Scheiß, ne? Da kann man auch irgendwie dann sein Zeug verkaufen. Wir suchen ja immer also so händeringenden Manager. Selber einstellen? Hast du gehört? Wir suchen ja immer händeringenden Manager. Ja, klar, aber ich sehe keinen hier. Ne, ich auch nicht. Der letzte Typ, mit dem wir gesprochen haben, der hat als allererstes mal ein Bandcamp Profil angelegt, das ich aber überhaupt noch nicht eingepflegt habe. Also da gibt es nichts. Ach so. Bisher. Ja. Müsste ich mich mal drum kümmern. Ja. Bandcamp. Ja, weil du kannst dann halt direkt dein Zeug hochladen und dann gibst du die Kontonummer an und dann kriegst du dann das Geld, wenn es jemand kauft. Oder du kannst halt umsonst reinstellen auch. Oder umsonst können die Leute es sich auch anhören. Ne, so im Streaming. Okay. Ne? Und sie können es auch immer downloaden, wenn man was da hochstellt oder was? Oder kann man auch Sachen hochstellen, wo man sich nur anhören kann? Genau. Das kannst du selber entscheiden, ab. Ja. Du kannst ja sagen, du willst pro Lied 100 Euro haben. Na, da können sie sich nur anhören und wenn sie 100 Euro haben, dann können sie sich auch kaufen, aber im Endeffekt ist ja Quatsch. Das wäre immer cool. 100 Euro für ein Lied. Ja. Das wäre fast so, fein wie, so fett wie der Gedanke, dass Neid Geld nicht oder der Weihnachtsbaum lächeln. Nee, was Job außer hat. Ja, vielleicht, es muss ja bloß einer auf die Seite kommen und sagen, so rotzbesoffen, weißt du, nachts im Internet surfen, weißt du, so irgendwie nach. Sag mal, sau gut, ist mir scheißegal, dann zahle ich halt 100 Euro ja, und so. Ja, so egal, hey, lustig, ne, lacht sich kaputt und dann drückt er auf den Knopf und dann hier, Chuck Peng, hat das. Hat das und mehr als 100 Euro. Genau. Für jeden 50. Genau. Sag lustig, ich habe gerade so eine Afro gekriegt für eine Hochzeit, auf einer Hochzeit zu spielen. Ja. Und habe dann so unsere Bedingungen geschickt und habe halt unter anderem geschrieben, dass die Gage 400 Euro ist. Ja. Und dann hat der Typ zurückgeschrieben, ob die 400 Euro pro Person wären oder ach für die ganze Tänzer jeweils 400 Euro. Ey, da gehe ich auch. Du tanzt dich aber auch noch mit hier, ne? Ja. Und ich bringe ein paar Leute mit. Ich habe mir dann halt vorgestellt, wie er sich irgendwie so informiert hat, was so Hochzeitsbands kosten. Ey, die kostet irgendwie 1500 Euro. So eine, deswegen so eine reguläre, ist er wahrscheinlich auf die Idee gekommen, dass das pro Person 400 Euro kostet. Eine reguläre Hochzeitsmuckerband, da zahlst du schon dein Geld, ne? Ich habe dann zurückgeschrieben, normalerweise 400 pro Person, aber für dich machen wir es alle zusammen für 800. Ich habe dann geschrieben, nee, 400 ist für alle. Dafür trinkt man furchtbar viel. Ja, und könnt ihr da auch pennen oder müsst ihr dann irgendwie im Auto auf dem Rücksitz oder wie? Also ich habe jetzt dem geschrieben, wir wollen essen und trinken und Pennplätze und dass wir im Maximalfall so civilized sind. Ah ja. Aber das ist in Speyer, da kriegt man eh Pennplätze. Ah ja. Da ist ja, sind ja lauter Kollegas. Ja. Ah ja. Kollegas bis zum Abwinken. Ja, spielen wir das nagelneue, absolut noch nie gehörte Geldet Nelly-Lied, Zeich her. Waren Geldet Nelt. Also man muss dazu sagen, ganz umgekehrt ist der Song noch nicht. Der ist auch auf unserem Player, auf unserer Website. Ah, okay. Da ist ja auch immer das letzte Lied, ist immer ein ganz neues Lied. Ah ja. Ja. Und das, die Lieder sind dann auch immer überhaupt noch nicht fertig. Ganz. Aber er macht also, einen schon so ein bisschen bekifft, ne? Ja. Ich bin eh bekifft. Insofern. Ah, ja, dann passt ja. Macht er bei mir gar nichts mehr. kennst du den Witz? Was? Ah, da kennst du. Nee, erzähl. Was sagt ein Reggae-Fan, wenn es Dopeplayer ist? Scheiß Mucke. Ja, was, das ist ja scheiß Musik. Sie, wusste ich doch, dass du ihn kennst. Ja, ist mir gerade eben wieder eingefallen. Ja. Dabei finde ich Reggae gar nicht scheiße. Ich finde Reggae eigentlich ganz geil. Jein. Hat ja auch sein Dell zum Punk beigetragen. Ja, ja, ja, ja, nee, also so Clash und so, die waren ja auch sehr Reggae beeinflusst. Aber man muss dazu sagen, was mir halt an Reggae auf den Sack geht, das ist so Inner Circle und Bob Marley ist halt wirklich tot gehört. Aber ja, es gut, gibt aber schon, ich meine, scheiße. Also, oder? Was mich halt an dem ganzen Reggae-Zeug stört, sind diese homophobe Rastafaris halt, ne? Das ist schlimm. Das geht mir halt gar nicht gut rein. Das ist echt traurig. Ja. Weil die könnte echt so cool sein, wie sie tun, aber die machen halt alles kaputt dadurch. Dadurch machen sie echt alles total schief, ne? Auch ihre Einstellung zu Frauen. Kannst du auch eine Pfeife rauchen. Ja, gut, das kann man auch nicht über einen Kamm scheren, aber. Die aus Jamaika kommen, sind schon alle strange drauf. Ja. Ich meine, inzwischen gibt es in Europa auch viel Reggae, der überhaupt nicht so ist. Weder homophob noch sexistisch. Ja, ja. Ja, aber klar, nee, es gibt auch viele Punk-Reggae-Bands, ne? Zum Beispiel fällt mir da gerade ein, Distemper aus Russland, aus Moskau. Und die sind richtig geil. Aber, ja, hier der L-Dub, der immer unser CD ist, Mix und Master, der macht ja Reggae und Rugger nur hauptsächlich und wird auch immer zu einer größeren Nummer und der hat sich auch schon oft beklagt. Sau coole Type, alles geil und dann sind sie halt homophob. Ja. Ja, aber also ich meine, wenn man homophob ist, ich habe dann immer so, ich denke dann immer, die haben dann Angst, dass sie angesteckt werden oder so. Oder dass, wenn sie irgendwie, dass eine Schule zu lange auf ihren Arsch guckt, dass sie dann selber schwul werden oder sowas. Ich glaube, das ist eine Bildungsfrage. Es ist doch eine Homophobie heißt ja Angst, ne? Und du hast ja eigentlich, ich meine, es gibt zum Beispiel Leute, die haben Angst vor Clowns. Clownophobie. Ja, sowas. Es gibt doch eh einen wunderbaren Zettel mit ungefähr 150 Phobien drauf. Ja. Da hängen Leute Phobien vor Sachen, wo du halt echt nichts mehr raffst. Für total, was weiß ich, vor ausgedrückte Filterzigarette oder vor total komischem kleinem Zeug, das eigentlich fast eh nie aufdreht irgendwie. Und jedes hat halt irgendwie so einen Namen wie Kabalonani-Phobie oder so. Das heißt, hat Angst vor kleinen Ameisen oder was weiß ich. Ja, also dann ist ja die ganze Homophobie eigentlich auch immer so eine psychologische Angelegenheit als jetzt eine politische, aber es wird ja eigentlich, wenn sie gesellschaftlich homophob sind, dann müsste man es ja eigentlich, ist es jetzt psychologisches Problem von jedem Einzelnen? Das ist ein Problem auf viele Ebenen. Also ich glaube, dass das hauptsächlich ein Bildungsproblem ist. Je gebildeter eine Gesellschaft ist, desto unhomophober ist sie. Ich denke halt, du musst einfach mit so Gedanken von Freiheit und Gleichheit und so weiter schon von klein auf in Kontakt gebracht zu werden. Und dann mal, kann da sowas dann erst passieren. Wenn du irgendwie in einer Gesellschaft oder in einem Dorf aufwächst oder so, oder bist noch nie in Kontakt mit Schwule gekommen, ne? Und plötzlich musst du dir vorstellen, oh, der ist schwul, wie der Typ, der vögelt mit einem anderen Kerl. Das ist dann ungefähr, glaube ich, so die Vorstellung, so eklig, wie wenn du vorstellst, wenn die Eltern zusammen ins Bett gehen. Also, stell dir jetzt mal vor, deine Eltern haben zusammen Sex. Ja. Ist das jetzt für dich ein angenehmes Gefühl oder eher unangenehm? Das ist für mich ein relativ wertfreies Gefühl. Okay, falsches Beispiel. Was ist denn das für dich für ein Gefühl? Der Gedanke, ich meine, wenn der Eltern nicht mal Sex gehabt hätten, wärst du doch gar nicht da. That's right, baby. Aber man muss sich das auch nicht unbedingt vorstellen müssen. Das wäre dann wieder so ein Zwangsgedanke, ne? Ja. Und ich denke mal, jede Nacht vorm Eischlauf. Ja, genau. Ich 10 Minuten vorstellen, dann muss ich wieder ältere Sex sensen und kann schon halb Penne. Und ich denke mal, wenn die halt jemanden sehen, der ist halt schwul und dann müssen die ständig irgendwie an seinen Schwanz denken und irgendwie und so Sachen halt. Also die können dann irgendwie nicht ausschalten. Die müssen dann ständig, sind dann gezwungen irgendwie. Und du meinst, es löst bei ihnen ähnliche Empfindungen aus, wie wenn du dir der Ältere vorstellst? Ja, oder die haben dann halt, irgendwas muss ja die Ängste auslösen. Ja, weil also, das ist halt, das also ist halt einfach, evolutionstechnisch ist es ja eigentlich eine feine Angelegenheit, weil jeder Schwule ist ja eigentlich ist ja deine Konkurrenz, ne? Also kann schon mal nicht deine Frau wegnehmen, ne? Ist ja in keinster Weise könnte er dir irgendwie zur Konkurrenz werden, ne? Also er nimmt. Ich glaube, das wäre dann eher so auf Ebene wie, das ist unnatürlich kommuniziert und Gott oder irgendwelche Religionen sehen es als natürlich, dass Mann und Frau miteinander Verkehr haben, aber ja, bei Männern. Es ist halt eine Laune der Natur, ne? Ja, was es ist, ist mir keine Ahnung, was es ist. Laune der Natur, um Gott zu ärgern. Also ich meine, wenn es Gott gibt, dann hat er ja wohl nicht irgendwie schwul sein in die Welt gebracht, ohne dass er es cool findet, ne? Ja, der hätte auf jeden Fall ein paar Sachen geändert vorher schon mal. Ja. Das ganze Stecksystem. Wenn es Gott gibt, liegt es doch in seiner Macht, ob es Homosexualität gibt oder nicht. Oder so. So, ja. Denke ich mal. Also. Ja. Aber ich denke, dass das halt auf der Ebene kommuniziert wird, von welche, das ist von Gott so gewollt und außerdem beim Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau kommen ja auch Kinder raus, also hat es seinen Sinn und der homosexuelle Geschlechtsverkehr hat außer Lust keinen Sinn oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, ich denke, dass das auf der Ebene kommuniziert wird von den Leuten, die dann homophob sind. Ich meine, wenn du halt als Jamaikaner nach Berlin kommst und bist homophob, dann geht's halt auch echt ab im Kopf, ne? Weil da ist halt schon viel Homosexualität, zum Beispiel in Berlin. Und in Köln hier. Ist ja auch nicht besser. Nee, da ist es besser. Ja. Also für denjenigen, der homophob ist, meine ich jetzt, ist es nicht besser. Ja. Ich spreche jetzt gerade nicht aus meiner Sicht, sondern aus Sicht des Homophoben. Ja, verstehe. Ich bin ja da ganz wandlungsfähig, Mensch. Ich kann mich in jede gottverdammte Persönlichkeit innerhalb von wenigen Sekunden genau neu versetzen. Auch in eine Pflanze? Da müssen wir jetzt halt mal diskutieren, ob eine Pflanze Persönlichkeit hat, ne? Ja, stimmt. Wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht. Naja. Wenn sie eine hat, kann ich. Ja, okay. Ja, ich habe hier noch ein paar andere musikalische Highlights auf Lager. Hast du schon was geschickt kriegt? Ja, ich habe da, das muss ich jetzt auch diese Woche, diese Sendung noch verbraten, weil sonst ist in der nächsten Sendung schon wieder ein alter Hut. Ja, so läuft es hier in dem Business. Ah ja, da geht's zack, zack. Ja. Das ist eiskalt getaktet. Ja, nämlich die Band Schrappmesser. Schrapp? Schrappmesser, ja. S-C-H-R-A-P-P. Wie man spricht, Schrappmesser. Was ist denn das? Das ist eine Band, die kommen da aus der Gegend, da wo. Ich meine, was ist denn ein Schrappmesser? Ich glaube, das ist so ein Messer, wo man so Möhren zum Beispiel abschrappt. Weißt du? Ah, okay. Ja, so ein Sparschäler. Schätze ich mal. Okay. Ja. Verstehe. Ja. Und da singt der Ingo von Donuts. Donuts. Die kenne ich gar nicht so richtig. Ich auch nicht. Aber doch, ich habe sie einmal gesehen live. Ich weiß nur, dass es die gibt. Ja. Auf jeden Fall hat er jetzt halt so aus Side Spaß. Project. Genau, also es ist kein Side Project, es ist halt eine zweite Band. Die Donuts sind ja sehr kommerziell und so. Und jetzt hat er halt irgendwie Bock, irgendwie wieder richtig Musik zu machen und sich da nicht irgendwie, wo man nicht so kommerziell erfolgreich sein muss, sondern mehr so aus dem Herzen und aus dem. Sind die Donuts so erfolgreich? Ja, die sind schon, die haben schon hier auf den Ring in Köln gespielt. Und auf so Festivals und sowas. Das ist so, Fettes Kölner Festival. Fett, ja, fett, ne? Fett halt. Okay. Und das Lied heißt Auf alles reimt sich Saufen, zum Beispiel auf Bier. Und die Platte, die dann bald rauskommt, die kommt irgendwann mal nächstes Jahr raus, heißt Schlachtrufe Stimmungshits. Mhm. Ah, ja. Okay. Ja, da hören wir mal rein. Ab dafür. Genau. Mhm. Der hätte richtig gut auf Aramat gepasst. ist schon gut an leeren Flaschen. Außer die Getränke danach. Und dass sich Folgendes reimt. Auf alles reimt sich saufen. Zum Beispiel auf Bier. Auf alles reimt sich saufen. Besonders auf gratis. Und auf ja, Schrappmesser. Ich hab schon mal was von denen gespielt. Die haben schon mal so 4 Lieder habe ich mal von denen gekriegt vor einem Jahr. Also es gibt schon eine Weile. Da haben sie aber in Platt gesungen. In was für einem Blatt? In Dingsblatt. Die kommen da irgendwo aus. Da, wo das Land flach ist, aber noch nicht mehr. Ne? Da irgendwie diese Nordrhein-Westfalen ganz oben. Okay, da also richtiges Plattdeutsch. Ja, genau. So nicht nur irgendein Dialekt. Ja, doch so ein komisches Plattdeutsch. Wahrscheinlich kein Ostfriesisch, sondern irgendwie sowas. Ich krieg's jetzt nicht mehr hin. Ich habe gerade noch Schrapp bei Wikipedia eingegeben. Und? Da kommt nur ein Schrapper. Ein Schrapper? Ein Schrapper ist ein Fördergerät im Bergbau. Er wird unter Tage sowie im Tagebau besonders in der Sand- und Kiesgewinnung eingesetzt. Warum gebe ich nicht einfach mal Schrappmesser ein? Ja, dann komme ich ja zu der Band. Ach so. Ja, und was steht da bei der Band? Weiß ich nicht. Soll ich nochmal gucken? Ja, guck doch nochmal. Live-Wikipedia-ing. Yeah. Yeah, Live-Wikipedia-ing, Alter. Schrappmesser. Dun, dun, dun, dun. Gibt's keinen Wikipedia-Eintrag? Ja, dann machen wir ihn gleich, oder? Das Studio mache. Genau, schreib mal halt rein, ja. Ich wollte vor kurzem mal erst mal einen Wikipedia-Eintrag machen und als ich das alles durchgelesen habe, dann habe ich gedacht, leck mich. Soll ja jemand anderes machen, ist mal zu viel. Ich will es nur benutzen, aber nicht mitmachen. Ja, das ist ganz, da muss man richtig, also Wikipedia muss man studiert haben. Da muss man Journalist sein, damit man da was Vernünftiges schreiben kann. Weil die können das, da muss ich ein richtiger Nerd sein, um sowas zu können. Ich kenne eine Frau, die sowas, die ist da in der obersten 100er Liga der Admins von Wikipedia Deutschland und die ist diejenige. Was ist die? Was? Ja, da gibt's ja Admins. Admins? Ja, bei Wikipedia gibt's Admins. Die haben halt da das super Recht irgendwie. Die können dir Einträge einfach löschen. Die Redakteure so ungefähr. Ja, genau. Die können halt sagen, der Eintrag hat keine Relevanz, dann schmeiß ich raus. Das heißt Administrator. Genau, ne? Ja, genau. Ja. Siehst du mal, wie naiv ich noch bin im Internet. Und der habe ich auch schon mal gesagt, hey, kannst du nicht mal so ein Pogo-Radio da Eintrag machen? Hat's gemeint, nee, Rüdi, der hat keine Relevanz. Dann habe ich gesagt, oh, schade. Geil. Schade. Der hat keine Relevanz. Ja. Ein Pogo-Radio-Artikel. Ja, so ist es halt, ne? Also, das ist halt richtig ein Underground. Wenn wir uns mal wieder treffen, machen wir uns richtig zu und dann ziehen wir es durch und machen Wikipedia-Pogo-Radio. Wir machen ein eigenes Wikipedia auf. Pogopedia. Ja, gibt's übrigens, ne? Punkpedia oder sowas heißt das. Das hat aber Chris, nicht Pogopedia. Ne? Nee, das heißt, genau. Das heißt Punkopedia oder sowas. Da steht auch Pogo Radio drin. Da habe ich sogar geschafft, einen Artikel reinzuschreiben. Und das Ziel ist, dass jede Band irgendwie ihren Artikel reinschreibt, aber ich meine, das ist halt irgendwie, wir machen sie lieber halt vorne Facebook-Seite auf, ne? Ja gut, halt. Die Frau ist, wie sie von dem Ding erfahren, dann ja. Schreiben sie vielleicht nach Nein. Ja. Ja, Mann. Die erfahren zum Beispiel über Pogo-Radio, erfahren sie darüber. Können wir nicht mal ein Lied von The Who spielen, wenn das auch Mods waren? Nee, das, also der Mod-Faktor in der Sendung, der ist auf jeden Fall schon ausgereizt. Also. Ja. Nee, ich habe hier noch wahnsinnige Kracher auf Lager, zum Beispiel die Band Wolfenstein. Ach, das klingt ja fast ein bisschen nazimäßig. Wolfenstein? Nee, da wird auf der Seite noch extra darauf hingewiesen, dass sie ja gar keine Nazis sind, weil da gab es irgendwie so einen Jude, der irgendwas gegen Nazis gehabt hat, der hieß irgendwie Wolfenstein. Und außerdem in dem Spiel Wolfenstein waren ja auch Nazis erschossen. Ich kenne das Spiel gar nicht. Das kennst du gar nicht, das ist der Vorgänger von Doom. Okay. Ich weiß nur, dass der Hitler halt immer seine Sache mit Wolf benannt hat. Also die Stadt, die er gegründet hat, heißt Wolfsburg. Und sein Führerhauptquartier im Osten hieß Wolfsschanze. Genau. Sind wir irgendwie auf Wolf abgedreht. Deswegen muss ich bei Wolf sofort an Nazis denken. Ja. Ist aber nicht der Fall. Ist auf jeden Fall gegen Nazis. Sonst würde ich sie nicht laufen lassen. Ja. Und das Lied hören wir jetzt an. Das war's schon wieder. Lied vorbei. Ob wir hören es nochmal. Sollen wir es nochmal hören? Ich habe auch noch ein paar andere Lieder von denen. Gab es auch noch nie, dass ein Lied zwei Mugelöffe ist. Hopp bitte. Okay, weil du es bist. Zwei Premiere heute. Okay, weil du es bist. Danke. Ja, das Lied hieß Kill Yourself. Ah, geil. Ich meine... Wer hört es nochmal? Ein gutes Lied braucht einfach... muss nicht lang sein, es muss nur auf den Punkt kommen. Gut Ding will keine Weile haben. Ja. Wir können es nachher nochmal laufen lassen. Okay, weil du es bist. Ja. Nee, zweimal reicht. Aber es hat mir gut gefallen. Ja, ich habe jetzt noch ein ernstes Thema. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, aber ich denke mal, es ist jetzt noch besser, als wenn ich nachher noch betrunkener bin. Oh nein. Nee, werde ich jetzt das ernste Thema. Was kommt jetzt? Also, das ist kein ernstes Thema, sondern ich habe mich wirklich vorbereitet. Nämlich die Band Core aus Rügen. Kennst du Rügen? Das ist so eine Insel in der Ostsee. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, da war ich sogar schon. Ja, das ist mit den Kreidefelsen, glaube ich, ne? Ja, Mann, da war ich sogar im Sommer. Ja, da gibt es auf jeden Fall eine bekannte Band, die heißt Core. Und die haben so ein Crowdfunding-Projekt angeschmissen. Und haben sie dafür gesammelt. Und zwar am 8. Januar fahren sie nach Kuba, sind da eingeladen worden von einer Metalband, von einer befreundeten Metalband aus Kuba. Und sie machen da eine Tour. Machen da einen Monat, sind sie da auf Tour und spielen jeden Abend irgendwo auf Kuba. Und das ist ganz hochoffiziell, auch der Staat Kuba hat sie eingeladen und so weiter. Ne? Und dann haben sie sich überlegt, ja, wenn wir da eingeladen sind, wenn das alles so toll ist, ne, dann müssen wir noch irgendwie was draus machen, ne? Nicht nur einfach hinfahren, sondern wir wollen noch einen kleinen so einen Film drehen dazu, ne? Und der Film, sowas kostet ja immer ein bisschen Geld. Und auch die Leute, die mitfahren, die Kameras halten und so weiter. Goethe-Institut. Ja, dann haben sie da halt so ein Crowdfunding-Projekt, um den Film zu finanzieren. Haben sie 8.000 Euro gebraucht, haben sie jetzt aber 14.000 Euro haben sie über Crowdfunding haben sie zusammenbekommen. Und dann haben sie gesagt, ja, wir wollen nicht nur einfach dahin fahren, sondern wir wollen auch, weil da so viele Musiker sind und die haben ja durch dieses Embargo durch die USA, das ja immer noch besteht, obwohl der Kalte Krieg schon längst zu Ende ist, haben die total Probleme, an richtige Musikinstrumente zu kommen, ne? Weil da wird ja alles irgendwie, an Importe wird ja irgendwie von den Amis abgeschottet. Und dann haben die dann in Deutschland halt Firmen gefragt wie Thomann und so, ne? Und auch private Leute, wer Bock hat, irgendwie seine Musikinstrumente zu spenden. Auf jeden Fall haben sie jetzt, ja, ich hab eins, das kann ich spenden. Ja, auf jeden Fall haben sie jetzt 3 Paletten an Musikinstrumente zusammen, also an Trommelfälle. Also die brauchen gar nichts mehr. Alles Blechblasinstrumente, alles Trommelstücke und so weiter, ne? Gitarren. Haben sie jetzt 3 Paletten zusammen, die sie jetzt schon nach Havanna auf per Schiff rüberfahren lassen. Geil. Ja. Und bei diesem Crowdfunding muss man auch noch dazu sagen, war es so, dass dann halt PayPal... Crowdfunding. Weißt du jetzt nicht, was es ist? Ich erkläre es vielleicht gleich. Auf jeden Fall überweist du halt der Kohle. Und wenn das Projekt aufgeht, also wenn jetzt diese 8.000 Euro, die sie eigentlich haben wollten, wenn das jetzt bezahlt wird, also wenn das nicht zustande kommt, dann kriegt jeder, der da irgendwas überwiesen hat, kriegt die Kohle wieder zurück. Wenn es aber erreicht wird oder mehr Geld zusammenkommt, dann wird es dann durchgezogen, das Projekt, ne, weil ja die Kohle da ist. Dann wird es dann auch von einem Konto abgebucht und so weiter. Also es gibt einen bestimmten Betrag und wenn der erreicht ist, läuft die Sache. Genau. Wenn er nicht erreicht ist, kriegen die bezahlt, ihr Kohle zurück. Genau. Und du kannst dann sagen, okay, ich spende nur 5 Euro oder 10 Euro oder 15 Euro. Und dann gibt es halt natürlich Goodies. Ne? Also wer 15 Euro spendet, der kriegt eine Postkarte geschickt aus Kuba, ne, mit fröhlichen Grüßen. Oder 50 schickt, kriegt eine für deine Gitarre, die eigentlich noch Kuba soll. Ja, genau. Oder eine DVD halt, ne, die dann irgendwann mal rauskommt. Ne? Oder ein T-Shirt oder eine Tätowierung für 180 Euro, da kriegt man sogar eine Tätowierung. Das ist wirklich totales ernstes Thema, Rudi. Ja. Ja, genau, das meine ich ja. Auf jeden Fall ist es eine absolut feine Angelegenheit. Nur halt gibt es halt bei den Bezahlungsweisen, also bei diesem Crowdfunding, gibt es auch PayPal, sagt er ja was, ne? Ja. Jetzt hat aber PayPal ist eine amerikanische Firma und Amerika boykottiert, muss ja sozusagen also das heißt, Embargo. PayPal leistet die Zahlungen nicht, wenn sie... Das war, haben sie jetzt dann doch gemacht, aber eigentlich hat PayPal... Doch PayPal einen Scheißdreck an. Das geht ihnen Scheißdreck an, aber so sind sie halt, die Amis, die halt meine, die Welt sozusagen in ihren Händen führen und zu leiten. Und uns vor den bösen Kommunismus. Die meinen, die Welt in ihren Händen zu halten. Genau, und uns vor dem bösen Kommunismus zu schützen. Jo, Allah. Das gibt's doch gar nicht mehr. Naja, und das auf jeden Fall am 8. Januar geht's los. Und sag mal lieber noch, wo man, was für eine Website man besuchen muss, wenn man da mitmachen will. Er ist schon vorbei eigentlich. Die Kohle ist schon zusammen. Ja, die Flüge sind gebucht. Es ist alles fertig. Alles fertig, alles bezahlt. Wenn man es unterstützen will, kann man nur noch die DVD kaufen, die irgendwann rauskommt. Genau. Nee, jetzt haben sie noch nebenbei noch was Neues. Und zwar haben sie ein Lied rausgebracht. Lampedusa-Song. Lampedusa-Blues. Lampedusa. Lampedusa. Das ist diese Flüchtlings-, diese Insel, ja, vorgelagert die. Von vor Italien, wo halt die ganzen Boote... Ich bin ganz traurig, dass die Insel so schlechtes Image hat inzwischen, weil ich mit der Insel mal ganz lustiges Erlebnis gehabt habe. Ja. Als man der Gerd eine Geschichte vorgelesen hat und in der kam der Name Lampedusa vor. Mhm. Und ich habe gedacht, es handelt sich um eine Lampe mit dem Namen Dusa. Ah. Die ganze Zeit. Und irgendwann haben wir dann rausgefunden, dass es halt eine Insel ist. Ja. Und dann hat es furchtbar tot gelacht. Und dann war die Lampedusa halt immer so ein Insider zwischen uns. Und jetzt ist Lampedusa ja so voll das darke Thema, wo man überhaupt gar nicht mehr weiß, wie man überhaupt noch einen vernünftigen Gedanke fassen soll, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja, ja, und im Chor haben wir jetzt halt ein Lied und ein Video auch dazu rausgebracht. Das Lied kann man sich übrigens bei Bandcamp für 1 Euro kaufen. Und das geht dann auch komplett, die Kohle, die dann bekommen dafür, geht dann auch direkt an ein Flüchtlingsprojekt. Und das machen sie halt so, ne, aus, weil sie geile Typen sind. Ja, und das Lied habe ich mir gestern, ein bisschen war ich noch schon etwas betrunken, habe ich das dann gekauft und hab, peng, das Lied bei PayPal bezahlt, ich Arschloch. PayPal, du Arschloch. Oh, oh. Ja, okay, naja. Wie verdient man nicht PayPal Geld? Ja, die verlangen halt, die wollen natürlich Gebühr haben, ne? Also von dem 1 Euro, den ich da bezahlt habe, wollen die wahrscheinlich dann so 2, 3 Cent. Aber vom Verkäufer. Genau. Also, was gut gemeint, aber schlecht gemacht von mir jetzt, ne? Naja, die andere, ich hätte 97 auch, Cent. Ich hätte auch mit 97 Cent kriechen sie, jo. Ich hätte es auch mit EC-Card oder mit American Diners Master, keine Ahnung was, oder mit deiner Kreditcard bezahlen können. Hast du eine Kreditcard? Ich habe eine Kreditcard, ja. Du geiler Typ. Ja, yeah, Baby. Du krasser Nicker. Du. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich das Lied geholt und da habe ich mir gedacht, so, das hole ich mir auch aus dem Grund, um es hier laufen zu lassen. Das kann man sich übrigens auch auf der Seite angucken oder bei YouTube kann man sich auch ein Video angucken, wo das Lied drin vorkommt. Ob genug gelabert jetzt? Genug gelabert. Chor. Ja, wir hören jetzt Chor mit dem Lampedusa Blues. Achtung, ernstes Lied. Also der Spaß ist danach nicht mehr so wie vorher. Das Paradies ist voll,

Ich wollte Frau Hopp mal wieder das mit den fünf Sachen machen, die man niemals machen wollte. Ja, das habe ich mit dir. Ich wollte mit dir über Fleisch diskutieren. Ich wollte mit dir das neue Kabinett diskutieren und ich wollte dich fragen, wie es in der Altpflege so läuft. Ja. So lauter so. Ich habe mir einen kleinen Zettel gemacht hier, ne? Ja, voll, ich denke mal, wir machen für die nächste Sendung machen wir gerade Fortsetzung von der. Ja. Weil die nächste Sendung. Machen wir bald wieder eine, oder was? Ja, da bin ich ja gar nicht. Also die nächste Sendung, nächste Woche bin ich ja gar nicht da, ne? Weil wir haben ja auch gerade erst eine gemacht, ne? Ja, na und? Die letzte ist ja noch gar nicht so lang her. Die war am September. Echt? Ja. Ist doch nicht lang. Ich würde sagen, jetzt zur Zeit für Wolfenstein. Schon wieder? Ja. Go kill yourself! Geil. Wir haben ja viel vor nächstes Jahr, ne? Wir wollen einen eigenen Podcast noch rausbringen oder du willst einen rausbringen und ich bin halt Gast. Du und ich. Ja, du und ich. Oder bin ich der Chef und du bist der ewige Gast. Genau, dann ist das andersrum. Das wäre kein schlechter Name. Nelt und der ewige Gast. Ja, zum Beispiel. Ja, es scheitert noch am Namen und ein bisschen an der Technik, aber mehr am Namen. An der Technik. Ah, das mit der Technik ist nicht so schlimm. Ja. Das kriegen wir auch in den Griff. Auf jeden Fall. Ja. Ja, oder noch besser als der ewige Gast wäre der unendliche Gast. Oder so, ja. Ja. Ja, wir müssen noch viel. Schreiben wir es mal auf. Wir müssen da mal irgendwie mal wirklich irgendwie zu Potte kommen mit dem Namen. Das machen wir. Ja. Da können wir immer 2 Stunden babble. Ja, und vielleicht können wir es ja auch über Punkrockers Radio ausstrahlen. Die haben ja immer noch genügend Sendezeit für sowas. Ja. Live und mit Chat. Wobei ich sagen muss, in dem Chat, einer hat noch geschrieben, manche Pflanzen sind auch Zwitter. Wobei das ja die Frage dann noch, ob eine Pflanze Persönlichkeit hat, auch nicht auflöst. Ja. Aber sonst ist in dem Chat gar nicht so viel passiert, gell? Nö. Der Chat ist ein bisschen mau. Die surfen wahrscheinlich alle irgendwie parallel noch irgendwo woanders rum. Ja, das war wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 18.12. ist, dann handelt es sich immer wieder Wiederholung. Und ich bedanke mich beim Nelt. Wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder. Ja, vielen Dank auch. Ja, jetzt hören wir noch was. Ich hab dich lieb. Ich lieb dich auch. Danke. Ja, tschüss. Mach's gut. Pass gut auf und sei schön brav. Ja, jetzt haben wir noch Static Me. Von Static Me? Static Me, ja. Eine Band aus Köln. Aus Köln. Ja, gute Nacht. Macht's gut. Tschüss. Hör auf. Rüdi, mach das Lied ab. Ich kann nicht. Jetzt kriegen sie es mit. Die dritte Premiere. Ja. Tu irgendwas.